day. I bet a neurology. I bet a fuckology. God Save the Queen, No Future, Sex Pistols, Punk. Feature von Martina Groß. BBC, calling the world from London. Die King's Road in London-Chelsea, Nummer 430, ein kleiner Modeladen. Über der Eingangstür hängt eine große Uhr. Während der Sekundenzeiger rückwärts läuft, rückt der Minutenzeiger mit jeder Umdrehung des Sekundenzeigers um eine Stunde vor. Oder war es eine Minute? Es ist verrückt. Wie man über Vergangenes spricht, hat oft mehr mit dem Heute als mit dem Damals zu tun. Warst du mit guter Laune auf, war alles sehr rosig. Bist du aber schlechter Laune, erzählst du im Interview was vollkommen anderes. Neil Stevenson. Ein Jahr lang, von 1976 bis 1977, war er Tourmanager der Sex Pistols. Heute ist er nicht schlecht gelaunt aufgestanden. Mitte der 70er Jahre hing er hier in der King's Road im Laden von Vivian Westwood und Malcolm McLaren rum. Hier schwappte Punk, aus New York kommend, ans Ufer. Im Vereinigten Königreich wurde daraus eine Flutwelle. Eine Katastrophe, würden andere vielleicht sagen. Der Laden heißt heute World's End. At that time it was called Sex and it had a big pink hoarding over the top of the shop that spelled out Sex in big pink rubber letters. Damals hieß es Sex. Über dem Laden hingen große rosa Buchstaben aus Gummi. Sex. Fluffy mohair pullovers, leather trousers, leather jackets. Drinnen gab es haufenweise Fetischsachen. Flauschige Mohair-Pullover, Lederkluft, Latexzeug, Gummimasken für Perverse, die damals kamen. Viele Nutten haben sich hier eingedeckt. Es hat eine nette Bande von Außenseitern angezogen. Den gesellschaftlichen Bodensatz. So it was the real undercurrent of society used to go there, the real underdogs. In 1976, I was 22, 23. 1976 war ich 22, 23. I felt very outcast at the time because of my Ich bin schwul und habe mich deswegen ausgestoßen gefühlt. Das war damals noch ein etwas größeres Problem als heute. Es war für mich auch die Chance, das zu werden, was ich sein wollte, Schriftsteller. Es bedeutete auch, mit vielen schräg gekleideten Typen, die schlimme Drogen nahmen, meine Jugend auszuleben, durch die Stadt zu ziehen. Wenn man sich ausgeschlossen fühlt, ist es wichtig, irgendwo dazuzugehören. Eine der Stärken von Punk war anfangs, dass er Leute zusammengebracht hat, dass sie ihre Kraft fühlen konnten. That they had power, that they were empowered, as people now say. Es war ein Zufall, eine Lesung. John Savage hat sein Buch England's Dreaming, Anarchie, Sex Pistols, Punk Rock vorgestellt. Punk, hast du mal eine Mark, ey, hat mich nicht interessiert. Tote Hosen, auch nicht. Savage kam auf die Bühne. Groß, dunkelhaarig, sehr britisch, in einem flauschig bunten Mohair-Pullover. Während der Lesung die Erkenntnis, Punk ist mehr gewesen als nur Musik. Anarchie, der Versuch eines Spiels mit Medien und Plattenindustrie. Jugend, Energie, Emotionen. Nicht nur gefrustete Suburb-Kids. John Savage, who's like, you know, probably one of the most important writers out of punk, he started writing, doing a fanzine, because I told him to go out and do it. So he did it. He was working as a solicitor. Mark Perry, Macher von Sniffing Glue, ein Fanzine. Benannt nach einem Song der Ramones, Now I Wanna Sniff Some Glue, Marks Lieblingsband damals. Er rief dazu auf, do it yourself, macht euer eigenes Fanzine. In der Mittagspause sitze ich auf dem Klo und bearbeite fieberhaft Papierschnipsel mit Prittstift. Ich muss es jetzt machen, jetzt. Es ist ein Fanzine. Am 30. November 1976 schreibt John in sein Tagebuch, er hat gerade als Anwalt angefangen. Ich muss den Explosionen in meinem Kopf eine Stimme verleihen. Ausschnitte aus dem New Musical Express, 60er-Jahre-Pop-Jahrbüchern, Wilhelm Reich und Prostitutionshandzettel werden um einen langen improvisierten Artikel über Gewalt, Faschismus, Thatcher und die bevorstehende Apokalypse herum zusammengeklebt. I wanted to escape from everything. Helen Reddington. And my mother said to me, well, you can't stop the world, you can't get off. Sie wusste nur, dass sie aus Newcastle weg wollte. And I didn't believe her, but that was one of the things that made me want to leave home. So everybody, or everyone got involved, you know what I mean? Alle haben mitgemacht. Hello, 1-2, Don Letts at the control, live and direct in the UK, London West End. Right! Habe dann jede Menge Platten gehört, sämtliche greifbaren Punk-Sampler, Filme auf Video und die Pistols. Die Studioaufnahmen haben mich nicht vom Hocker gerissen, aber live ein gegeneinander Scheppern, das einem Angst und Bange wird. Ein Sänger, von dem nicht klar war, ob er sich, das Publikum oder alle zusammen am liebsten umbringen würde. Und den ganzen Rest natürlich mit. Ich habe an John Savage gemailt. Er machte mir nicht viel Mut, viel Glück würde ich wahrscheinlich nicht haben, da alle Beteiligten keine Lust mehr hätten, wieder und wieder alte Geschichten aufzuwärmen. Aber ich will wissen, was das war, Punk. 3 Monate später bin ich in London. That means please come in. 25 Jahre zu spät. Oxford Street 100, der 100 Club. Hier im 100 Club findet das Punk Aid Festival statt. In Erinnerung an 1976, als hier auf dem ersten Punk Festival The Damned, The Clash und die Pistols und ein paar andere Bands spielten. Ganz schön lange her. The BBC calling the world from London. It is not in this country alone, my generation, that unemployment has risen to post-war record levels. Es gibt einen ganz deutlichen Abwärtstrend. Our prices are still rising too fast. Der englische Arbeiter verdient am Ende, wenn man alles zusammennimmt, die Hälfte des deutschen Arbeiters. My generation. Es gibt, glaube ich, heute in Großbritannien viele Menschen, die das Gefühl haben, so kann es doch nicht mehr lange weitergehen. I say to the country once again. It was quite shocking. There was more and more unemployment. I mean, in Britain it got up to 3 million, didn't it? Die Arbeitslosenzahlen waren auf 3 Millionen angestiegen. Very, very high inflation. If you went to buy, das Essen, das man kaufte, war eine Woche später doppelt so teuer. Twice as much. Die meisten von uns haben von verbeulten Dosen aus dem Supermarkt gelebt. Most of us lived on really stupid, you know, broken tins. Dosen ohne Etikett. From the supermarket, a tin with no label. Sie haben 10 Pence gekostet. And it was 10 pence. Beim Öffnen stellte sich heraus, dass es Katzenfutter war. I mean, that's how you live. Wir haben uns alle Sachen geteilt. Sharing things and stuff. Helen war in den Süden nach Brighton gezogen. Sie ging an ein Kunstcollege, Mark, der ziemlich behütet als Einzelkind aufgewachsen ist, bekam einen Job bei einer Bank. At that time it was quite easy to get a job. I mean, you could get a job pretty easily, you know. So I got a job in a bank. Damals war es relativ einfach, einen Job zu bekommen, sagt er. So I joined the bank in 1974. Zumindest bei einer Bank. So I was quite happy with that. Sein Geld reichte für Schallplatten und Rockkonzerte. Er war damit zufrieden. I can't remember being that disillusioned myself personally. Ich war aber selber nicht so desillusioniert. Ich habe die Who gesehen. Neil Young war bei Dr. Feelgood, war bei einigen Auftritten in London dabei. Musik war mein Ding. It was one of those things where it sort of worked in reverse. Aber wenn man erstmal angefangen hatte, die Ramones, die Pistols und die Clash zu hören, merkte man, dass es davor nicht so doll war. You then realize that what you had before wasn't as exciting, you know, to you at the time, to me at the time, I was 19 years old at the time. But I certainly wasn't walking around bored, you know what I mean? Und ich bin bestimmt nicht gelangweilt rumgelaufen. I actually learned the language of that after punk. I learned that language of bored and, you know, we want anarchy. I learned that through punk. I didn't know that language beforehand, you know what I mean? Das habe ich erst durch Punk gelernt. Das Gefühl, keine Zukunft zu haben, war ganz real. Deshalb haben die Leute so viele Drogen genommen, versucht, in so kurzer Zeit so viele Erfahrungen wie möglich zu machen. Man hatte keine Angst mehr. Ohne Zukunft war sowieso alles egal. And so you didn't care about, auch ob man gut aussah oder später noch gut aussehen würde. Feste Beziehungen haben uns really nicht gekümmert. About long-term relationships. Genauso wenig wie Hypotheken zum Hauskauf. You weren't buying a house with a mortgage. The BBC, calling the world from London. Our daughter they give faultlessly for such purpose is helping to kill or maim Irish men and women of every religious persuasion in Ireland. Belfast, Nordirland. Großbritannien, an einem Dienstag im Winter. Ein Trauerzug formiert sich. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag starben hier 15 Menschen. Let's begin to believe in ourselves, and then other people will believe in us. Friday night out for hundreds of young people in the clubs and discotheques of Soho came to an abrupt end as the first bombs went off without warning in Oxford Street and Wardour Street. There could be another one in the vicinity and we don't want anybody injured. So could you please get right out of the area? Thank so in the neighbouring streets did the other bombs start to go off. Country to be proud of, and a nation that is respected and admired throughout the whole of the world. The time itself was absolutely awful in England. It couldn't have been worse. Die Zeit hätte in England nicht schlechter sein können. In Deutschland hattet ihr Bader-Meinhof. Wir hatten die IRA. There were various terrorist factions. Es gab verschiedene terroristische Fraktionen. Many of them seemed quite glamorous to ex-art school students like myself. Für Malcolm, mich, Jamie Reed und Bernard Rhodes, der später The Clash gemanagt hat, waren die ziemlich attraktiv. And there was some kind of connection between the plastic arts and the terrorism that was going on. Es gab eine Verbindung zwischen bildender Kunst und Terrorismus, darstellender Kunst und Konzeptart. All das wurde zusammengeschmissen und schließlich im Äußeren der Sex Pistols verkörpert. Sex Pistols, they seem to personify all those different elements. Perhaps in France it would have been a particular kind of philosophy. Perhaps in Germany it would have been something different, but in Britain it was music. In Frankreich wäre es wohl eine bestimmte Form von Philosophie gewesen. In Deutschland vielleicht etwas anderes. Aber in England war es Musik. I think that music in Britain, because it's the main arena. Musik ist in Großbritannien die Arena, wo immer alles zusammenströmt. Everything else into it's the vessel for everything else, whether it be fashion. Sei es Mode, Grafik, Design oder tatsächlich Politik. Musik ist für die britische Gesellschaft einer der wenigen Orte, an denen herumexperimentiert werden kann. Ansonsten herrscht ein eher starres Klassensystem. England has a fairly static class society. Wir haben Öl dorthin gebracht, wo Feuer war. We had nothing. The glam and glitz of the music scene and the fashion scene and society then had no, it was reflecting nothing. Nichts von unserer Arbeiterklassenwirklichkeit spiegelte sich damals im Glamour und Glitzer der Musik- und Modeszene der Gesellschaft wieder. Nothing. In einem Café treffe ich Tim Skargill. Ziemlich groß, stämmig, Ring durch Nase und Augenlid. Blondes, spiky hair. Zusammen mit Mark hat er das Punk-Festival organisiert. Er ist wirklich working class. Even now, in adverts on the TV, it's so manipulated by this fantasy world. Selbst heute ist die Fernsehwerbung noch so manipuliert. Diese Fantasiewelt, wo Leute der netten Hausfrau mit der schicken Küche nacheifern. Alles ist so sauber. Everything's clean. Did you know there are 74 different washing machines you can buy? But which one is right for you? What Buy magazine helps you find out. There are 28 different gas cookers, 98 fridges, but which one will suit you best? Everything closed at 11. Alles machte um 11 Uhr dicht. Everything, including television. Das Fernsehen, das endete mit der Nationalhymne. Im Kino das Gleiche. Movies, if you went nach dem to the Film cinema, standen alle auf und salutierten der Königin. Total verrückt. Sort of saluted the Queen sort of thing. It was just absolutely insane. And it was going nowhere. You know, all the girls, you can never go out with girls because all the girls were in love with Donny Osmond. Es war aussichtslos. Mit Mädchen konnte man nicht ausgehen, weil sie alle in Donny Osmond oder David Cassidy verknallt waren. Der einzige rebellische Ausdruck für die Angst und Wut der Jugend waren Leute wie David Bowie, Ziggy Stardust. Wir waren ohne Vorbilder, ohne Angst, ohne Wut, stecken geblieben in einer Leere von abgestandenem Müll. Eines Morgens wachst du auf und weißt, auf welcher Seite des Bettes du liegst. Steht auf einem T-Shirt von Sex. In the 70s, the white establishment had managed to alienate. Das weiße Establishment hat es in den 70ern geschafft, sich die eigenen Jugendlichen zu entfremden. You know, so they had more in common with me, who was already pissed off with the system, than they had with their own. Sie hatten mehr mit government, mir gemeinsam, queen, der ohnehin die Schnauze voll hatte, als mit ihrer eigenen Regierung, der Queen. I did feel kind of funny walking down the road singing White Riot, the Clash song. Als Schwarzer durch die Straßen zu laufen und White Riot von Clash zu singen, war schon irgendwie komisch, wenn man wusste, worum es ging. White Riot, I want a riot of my own. Bei der Randale beim Notting Hill Carnival hatte Joe gesehen, wie wir unsere Wut rauslassen. Joe had been to the Notting Hill Carnival, seen the riot, seen how we express our anger and realize. Sie mussten ihren eigenen Ausdruck finden, vielleicht weniger gewalttätig, mit Gitarre und Punk Rock. That was through the guitar and punk rock. Don Letts, seine Eltern kommen aus Jamaika. Er ist in Brixton aufgewachsen, lange Rasterlocken. In den 70ern hatte auch er einen Modeladen auf der King's Road. Er hat Punk mit Reggae bekannt gemacht. Wir haben nicht versucht, uns gleich zu werden. Dadurch, dass wir unsere Unterschiede verstanden und gefeiert haben, sind wir uns näher gekommen. Malcolm wollte die Bourgeoisie immer irgendwie zerlegen. Sei realistisch, fordere das Unmögliche. My name is Malcolm McLaren. I have brought you many things in my time, but the most successful of all was an invention of mine they called punk rock. Malcolm experimentiert mit lebenden Subjekten, als wären sie grafische Elemente. Viele seiner Ideen waren irre, aufgeschnappt in der Kunstschule. Viele sind literarisch. Er hat die Fähigkeit, eine Idee zu verfolgen und umzusetzen. Dann wurde er ein echter Impresario, ein Katalysator, der Aktionen hervorrufen konnte. Malcolm's got anger permanently. You know, Malcolm war ein zorniger junger Mann. Was a young, angry young man. Jetzt ist er ein zorniger alter Mann. A middle-aged man. Now he's an angry old man. You know, he always will be angry because the world isn't the way he wants it to be. Die Welt ist einfach nicht so, wie er sie will. Er bekommt von ihr nicht, was er will. And the Pistols. Die Pistols waren genauso. Vier Jugendliche, richtig Arbeiterklasse. And they really were working class. Die ganze Bande hing im Sex rum. There was the whole sex crowd, the people that hung around that shop. The Rottens, the Paul Cooks, Rotten, the Steve Paul Jones, Cook, Steve, Steve Jones. Was, you know, a magnificent thief. Steve war ein unglaublicher Dieb, ein großartiger Fassadenkletterer. Und dann waren da diese lustigen Nutten. Die Ideen von Malcolm und Vivian, diesen Ersatzeltern, waren völlig abgedreht. Nicht im Einklang mit dem Rest der Welt. Das machte alles noch aufregender. Darin war es der Factory in New York sehr ähnlich. In that respect, it was very, very like the Factory in New York. We knew something was happening in London. I used to love music anyway and I used to buy music papers. Helen hatte davon gehört, dass in London etwas passiert. Inzwischen wohnte sie in einem besetzten Haus in Brighton. I lived in a huge house, great big squat on the seafront in Brighton. It had about 18 or 20 people living in it. And in the basement of the house there was two men. Im Keller des Hauses hatten zwei Männer beschlossen, eine Punkband zu gründen. Nacht für Nacht haben sie geprobt. Niemand konnte mehr schlafen. Wir waren ziemlich sauer und trommelten dafür mit Hämmern gegen ihre Tür. Einmal ist jemand in ihre Wohnung eingestiegen und setzte ihren Türgriff unter Strom. It's not funny, I don't suppose, but we were pretty desperate. Wir beschlossen dann einfach, um sie nicht mehr hören zu müssen, ihnen einen Auftritt zu organisieren. So that they could perform, and then they would be away, and we wouldn't have to listen to them anymore. And so we arranged a gig for them, and we went and told them, and they were too frightened to play it. Sie haben sich dann aber nicht getraut zu spielen. So myself and three of my friends decided that we would form a band and we would play the gig. Daraufhin beschlossen ich und drei Freunde, dass wir als Band auftreten. Wir haben eine Zeitung, die Sun, gekauft und aus Geschichten darin fünf Songs gemacht. Die Freunde meinten, du kannst Bass spielen, wir wollen lieber angeben. Einer war Sänger, die anderen Gitarristen. And I borrowed a bass, den Schlagzeuger borgten wir uns von einer anderen Band, meine Bassgitarre auch. Dann sind wir aufgetreten. Obwohl wir nur zwei Tage geübt hatten, bekamen wir am selben Abend zwei weitere Auftritte angeboten. Also waren wir eine Band. Malcolm fragte mich, ob ich bei der Band, die er managte, mitarbeiten wollte. The next Bay City Rollers. Die kommenden Bay City Rollers. I thought that sounded like crap. Es hörte sich nach Müll an. And from that point on, we played twice or three times every week. Von da ab haben wir mehrmals die Woche im Alhambra gespielt. We played in one venue called the Alhambra in Brighton and the promoter said, der Besitzer sagte, ich hasse euch, ich hasse eure Band. Aber immer wenn ihr spielt, sind wir gut besucht. Wir waren bekannt. Wir haben nie eine Platte rausgebracht. Trotzdem war es immer voll. We always filled the venue. But I went to see them play at the Marquee in London and was bowled over by them. I thought they were absolutely brilliant. Als ich sie dann im Marquee gesehen habe, war ich total überrascht. Sie waren wirklich brillant. Neil steigt bei den Sex Pistols mit ein. And all I can tell you is something you would never ever forget. Alles, was ich sagen kann, es war etwas, das man nie wieder vergessen würde. Ich konnte kein einziges Wort verstehen, aber die Energie und die Wut waren so stark, unmöglich es zu ignorieren. There was something in the whole style and the distressed clothing and the manner of the performances. Da war was im Stil, in der irritierenden Kleidung und der Art ihres Auftritts, das einfach unser Gefühl von Frustration eingefangen hat. The frustration that we were all feeling. I suppose they stripped it down, they stripped everything down. So, you know, you strip all the crap away. Sie haben allen Müll weggelassen. Es war ein guter Anfang. And they had musicians of skill. Glenn Matlock, Steve Jones and Paul Cook are all very good. Glenn Matlock, Steve Jones und Paul Cook sind alle sehr gute Musiker. And they had an extraordinary looking singer. Und sie hatten einen außergewöhnlich aussehenden Sänger, der gut klingende Texte schrieb. I'd never sung in my life before. And none of us had any direction when we started, but we really hated each other, you know. Rotten never looked rock and roll at all. He was from another place. Nach rock and roll sah Rotten nie aus. Er kam ganz woanders her. Really did look quite unattractive for some time, rather ugly and gauche and uncomfortable and ungainly. And that really eine Weile sah er ziemlich hässlich, linkisch und alles andere als einnehmend aus. In einer wilden Mischung brachte das seine ganze Persönlichkeit wundervoll zum Ausdruck. Frustration, die Ablehnung seiner Sexualität. Er schien voll von diesem katholischen Schuldbewusstsein gegenüber Sex. And that was sort of always fermenting inside him and kind of coming out in spots and distorted kind of back and making himself look as bad. Er versuchte so schlecht wie möglich auszusehen. Gerade dadurch sah er absolut fantastisch aus. He had incredibly good taste. Er hatte einen unbeschreiblich guten Geschmack. Their secret also was that because of their confrontational style, they had durch ihren konfrontativen Stil hatten sie eine starke Wirkung auf ihr Publikum. Der Schlagzeuger Paul Cook hat mir erzählt, es war, als hätten sie einen Spiegel vor sich gehabt. Sie konnten entscheiden, was sie machen. Von Anfang an war die Reaktion stürmisch. Quite quickly, people did care. The Pistols concerts were always unpredictable. They could get quite violent. Die Pistols-Konzerte waren unvorhersehbar. Which was the downside of it all. I was never a violent person myself, but I found myself sometimes. Obwohl ich kein gewalttätiger Mensch bin, stand ich manchmal auf der Bühne kicking people off und habe Leute runtergetreten, die versucht haben, die Band anzugreifen, Rotten zu schlagen. Because Rotten used to get very abusive towards the audiences. Dem Publikum gegenüber wurde er ziemlich beleidigend. That does not excuse what punk rock is. It is anti-life. It is anti-human nature. It is anti-everything that I hold worthwhile in life. It is rotten music and damn rotten social attitudes for most of the time. There was an explosion on television last night. Can you think of anything more crass than actually having a group of people like that on live? 2. Dezember 1976, 18.25 Uhr, beste Fernsehzeit. Die Sex Pistols live in der Bill Grundy Show. Ein alterner Moderator, offensichtlich genauso betrunken wie seine jungen Gäste. Go on, you've got another five seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. The Grundy interview with the Pistols, it was shock. I remember my father quite clearly. Das Bill Grundy-Interview mit den Pistols war ein Schock für meinen Vater. He rushed into the front room. Ich weiß noch, wie er in das Zimmer gerannt kam, in dem ich das Interview im Fernsehen sah und fragte, hast du eben geflucht? Hast du fuck gesagt? Nein, das war in der Kiste. Als ich den Rest angesehen, bis Jones so völlig abgehoben ist, mein Vater hat den Fernseher ausgedreht und sagte, sowas wirst du nicht machen, du nicht. And that was it. Sei kindisch, sei unverantwortlich, sei respektlos, sei alles, was diese Gesellschaft hasst. The worst of the punk rock groups, I suppose, currently are the Sex Pistols. They are unbelievably nauseating. They are the antithesis of humankind. And I just knew then, as soon as my father said no, I knew I was going to say yes. In dem Moment, als mein Vater Nein sagte, wusste ich, ich würde Ja sagen. Und das war es eigentlich. It signified the start of a revolution in my life, you know. Das hat mein Leben und das von anderen revolutioniert. Unglaublich. Eine neue Art zu leben. Sei es, in welchen Sachen du rumliefst. Du hast einfach gemacht, was dir passte. Gesagt und gehört, was du wolltest. What happened to me was, is that because I got so excited, it was like I just wanted to get involved. Ich musste einfach was machen. Es hat mich mitgerissen. Das Gefühl, das ist meine Zeit. Nur in Konzerte zu gehen und Platten zu hören, hat mir nicht mehr gereicht. Bei Rock On, einem Plattenladen, habe ich jemanden gefragt, ob es ein Punk-Magazin gibt. Nee, eigentlich nicht. Mehr im Scherz hat er gesagt, warum machst du nicht selbst eins? Das habe ich getan. Ging nach Hause, holte die alte Schreibmaschine raus, schrieb ein paar Sachen. Das war die erste Ausgabe von Sniffing Glue. Da ging es vor allem um die Ramones und ein paar andere Bands. Das war meine Art, mitzumachen. Punk ist für mich das Entwickeln der eigenen Talente und Regeln. Die ganze Do-It-Yourself-Geschichte. DIY ethic. Eine gute Idee auszuprobieren ist besser als eine schlechte perfektioniert. A good idea attempted is better than a bad idea perfected. That's all punk rock. Oh, bondage! Up yours! John erzählt mir, sein erstes Punk-Konzert wäre 1976 The Clash gewesen. It was just fantastic. And so that was that, you know, within 5 seconds I'd seen what I wanted to see. Innerhalb von Sekunden war ihm klar, das ist es. I went to that concert with a young friend of mine who I just met called Marie Elliott, and she went after that concert, she changed her name to Polystyrene. Eine Freundin, die mit auf dem Konzert ist, tritt 6 Monate später als Polystyrene auf. Debuted 6 months later as X-Ray Spec. 1, 2, 3, 4! Oh, were a lot of new ways of singing as well, like polystyrene, who shouted. That was really great to see her on Top of the Pops shouting when everybody else was trying to sound pretty, you know. Es war klasse, Polystyrene in Top of the Pops schreien zu sehen, während alle anderen bemüht waren, sich nett anzuhören. Because everything becomes processed. And for people to be able to make music and alles ist zu Tod produziert. Leute konnten Musik machen, einen visuellen Stil kreieren, in dem das Unfertige wieder zum Vorschein kam. Es war sehr direkt. It's a bit like, I'm not saying this is a good thing. It was an unusual thing when the planes crashed into the towers in New York. Ein bisschen wie, nicht, dass es gut war, aber als die Flugzeuge in die Türme krachten, lasen die Reporter nicht mehr vom Blatt ab. Really, es war sehr echt. And man vergisst so leicht, wie verfälscht alles ist. Fake everything is. And to see und dann jemanden im Fernsehen zu hören, der seine Worte nicht mehr kontrollieren kann. On television, who couldn't control the words because, you im Punk gab es auch dieses Unkontrollierte. And I think with some of the punk music, that lack of control was there. Was mich am Anfang an Punk so schockierte, war, dass Leute Hakenkreuze trugen. Mir war klar, wenn sowas stattfinden würde, wäre ich als Schwuler einer der Ersten in diesen Internierungslagern gewesen. Die faschistische Idee fand ich nicht gerade aufregend. With Punk, the drug was amphetamine. Die Punkdroge war Amphetamin. It was rapid fire ideas. Es war ein Ideenfeuerwerk. Amphetamine encourages people to be angry. Es hat Leute, die ohnehin schon wütend waren, noch wütender gemacht. Anyway, and taking a drug that made them feel even angrier. And gut, dass die Wut sich in Musik ausdrückte und nicht in einem Krieg. This came out in the music rather than in a war. Die zerrissene und zerschnittene Kleidung der Leute hat ausgedrückt, was in den Köpfen vor sich ging. Es gab eine Menge Gewalt, die gegen sich selbst gerichtet war. Ein starkes masochistisches Element, Rotten, der Zigaretten auf seinen Armen ausdrückte, Sid, der sich selbst mit dem Messer verletzte. And in fact, the first piece of writing I ever did about punk was. Das erste, was ich über Punk geschrieben habe, war der Versuch zu verstehen, warum ich mich zu etwas hingezogen fühlte, das diesen beunruhigenden Beigeschmack hatte. And it wasn't just the swastika, it was also the violence and the amphetamine. Es ging nicht nur um Hakenkreuze. Es gab auch Gewalt und diese Amphetaminatmosphäre, die explosiv und paranoid ist. Ich habe mich genauso abgestoßen wie angezogen gefühlt. This was the sort of the anarchy side of things really, because people were using their anger. Das war wirklich die anarchische Seite. Die Leute haben mit ihrer Wut ausgedrückt, dass sie nicht von allen Seiten manipuliert werden wollten. Weder von der Regierung noch von der sozialistischen Arbeiterpartei noch irgendwie. Es ging um die eigene Politik und die eigene Wut. Sie war produktiv und nicht zerstörerisch. And what interests me is that the impression we have of punk now is that heute ist der Eindruck von Punk, dass wegen der Slogans wie Destroy und No Future zerstörerisch war. But it was the opposite. It was really, really productive. Speed fueled the first part of the punk thing, amphetamines. Speed, Amphetamine haben den ersten Teil 1975-76 angetrieben. Ende 77 kamen die Heartbreakers aus New York und brachten Heroin mit. Ich fing an, Heroin zu nehmen, Sid Vicious und eine Menge andere Leute auch. Dadurch wurde im inneren Kreis alles etwas langsamer. For obvious reasons. This afternoon, EMI Records announced that the company and the group had agreed to terminate their recording contract. The Sex Pistols have been the centre of controversy ever since their first record, Anarchy in the UK, was released. They gained enormous publicity through their bad language and anti-establishment attitude. We spoke to EMI's chairman, Sir John Reid. We will not tolerate bad behaviour of this type. What sort of future do you see that a band like the Sex Pistols having? A long future? I do indeed. I think at least they're standing up and not tolerating any form of censorship in their act. And in that sense, it's exhilarating a lot of young kids around the country and giving them confidence to stand up and say what they want. It's not good for them. It's not good for us. The problems with the record companies and the labels and all that were just genuine. Die Probleme mit den Plattenfirmen waren echt. First of all, EMI. Zuerst der Vertrag mit EMI. And then they swore on TV and caused all this furor and various artists. Als die Band dann im Fernsehen geflucht hat, da haben sich verschiedene Künstler von EMI beschwert. Putting pressure on the managing director of EMI. Sie haben Druck auf den Vorstand ausgeübt, um diese widerwärtige Band rauszuwerfen. Obnoxious and foul-mouthed and all that stuff. Für die Zeit damals haben sie dafür eine Menge Geld bezahlt. And the label had to pay quite a lot of money at the time to get rid of them. Die nächste Plattenfirma A&M trennt sich nach nur einer Woche von der Band und einigen 10.000 Pfund. Cash from Chaos. War das alles geplant, um die Firmen auszunehmen, Werbung zu bekommen, ein Spiel, die Mittel der Institutionen gegen sie selbst zu verwenden? Im Great Rock'n'Roll Swindle behauptet McLaren das jedenfalls. They weren't planned at all. It's ludicrous to think that any of the people. Zu behaupten, dass jemand, der beteiligt war, irgendwas hätte planen können, ist absurd. Also waren alle Beteiligten total unfähig. Malcolm couldn't plan a piss up in a brewery. Malcolm hätte das gern. You know, Malcolm likes to believe that he planned it all. He reacted very quickly to events. McLaren hat sehr schnell reagiert. Durch die Leute, die für ihn gearbeitet haben, wusste er, wie die aktuellen Medien funktionieren. Zum Beispiel, dass es wichtig war, God Save the Queen rechtzeitig zum Silberjubiläum der Queen rauszubringen. God Save the Queen out in time for the Queen's Silver Jubilee in June 1977. The BBC calling the world from London. For 1977 is a year in which this great city, London, will be the focus of worldwide attention. Im Robenraum wurde ihr die von Pagen getragene Schleppe umgetan, die Krone aufs Haupt gesetzt. The accession to the throne of Her Majesty the Queen. My Lords and Members of the House of Commons. Die Soldaten haben die Gewehre präsentiert, die Offiziere haben den Segen gezogen. This country with devotion and dedication for the last 25 years. Neben ihr Prinz Philipp in Admiralsuniform und ordenbehangener Brust. Ein Bild wie aus einer Geschichtsbibel. We love Großbritannien, shall we? Right, good. Right, Großbritannien. Well, because what really punk was about in the end to me was living in a country that told terrible lies. Letztlich ging es für mich im Punk darum, in einem Land zu leben, das fürchterliche Lügen erzählte. Yes, when I was little, my mother told me that. Als ich klein war, erzählte mir meine Mutter, dass alle in Großbritannien der Queen gehören. And I said to her, ich habe sie gefragt, if I go to the beach, gehöre ich ihr auch noch, wenn ich zum Strand gehe und am Meer bin? Even if I'm beside the sea, and she said yes. Ich fühlte mich in der Falle. I felt so trapped. Der Queen wollte I really ich wirklich nicht gehören. Ich mochte sie nicht besonders. Didn't really like the Queen very much. She typifies the sort of like the. The cherry on top of the slag heap. Sie ist sowas wie ein Sahnehäubchen auf einer Müllhalde. Sie spiegelt Englands Geschichte wider, von Ausbeutung, Elend, Armut und Langeweile. Eine krampfhafte Sicherheit für die, die keinen Sinn für Gefühle, Freiheit und Unabhängigkeit haben, denen völlig der Verstand dafür abgeht. Ein Konterfei auf der Seite einer Münze, eines Geldscheins. Wie Rotten sagte, sie macht Touristen glücklich. Ein Abbild für Kommerz und Tourismus. Sie verblasst schnell. Mir bedeutet sie nichts. Eigentlich ist sie nur das Flaggschiff einer verrottenden Gesellschaft. Well, the Queen, sie schien wirklich mächtig zu sein. She seemed to symbolize power, really. Deswegen war es wahrscheinlich so spannend, als die Sex Pistols anfingen, Songs zu spielen, in denen es darum ging, warum sie die Queen nicht mochten. Because they don't believe in all the rubbish that's being all this Jubilee nonsense. Johnny, you say that this record doesn't in fact call the Queen a moron. No, it doesn't. Well, what, that's what it sounds like to me. What in fact does it say then? God save the Queen, the fascist regime. It made you a moron. Potential H-bomb. It made you a moron. You're calling the Queen a moron. Why are you saying you're not? I'm not calling the Queen a moron. Now, come on. There's a new version of God Save the Queen in the shops on May the 28th. Übrigens, der Song war die einzige organisierte Opposition. Deswegen war er so wichtig. Zuerst streiken die Arbeiter in Firmen, die God Save the Queen herstellen. Ladenketten weigern sich, die Single in den Handel zu nehmen. Im Radio darf sie nicht gespielt werden. Innerhalb der ersten Woche verkauft sie sich 150.000 Mal. Stop. No Future, No Future Generation, konnte ich nie was mit anfangen. Eine Zukunft gab's immer. Nur wie die aussehen sollte, das war unklar. Das ist immer noch unklar. Es geht ums Jetzt, denn No Future geht weiter. Exactly, there is no future in England's dreaming. It's genau, no future in einem träumenden England. Es heißt nicht, dass es keine Zukunft gibt. Es ist nicht nihilistisch. No future, wenn ihr nicht aufhört zu träumen. Also aufwachen. Sieh dir an, was in der Welt passiert. Es ist Zeit, die Augen aufzumachen. Zu sehen, wo dein Platz in der Welt ist. And that's the reason why punk had the international prominence. Punk wurde international, weil die Medien aus aller Welt nach London kamen, um über das Jubiläum zu berichten. Dabei stellten sie dann fest, dass es da auch noch was anderes gab. Sie bekamen eine großartige Story, die Haupt- und die Antigeschichte. Und das waren die Sex Pistols und Punk. So you got the perfect duality there. Juni 1977, der Höhepunkt des silbernen Thronjubiläums Queen Elizabeth II. Ein grauer Abend, tief hängende Wolken. Stundenlang fährt ein kleines Boot die Themse auf und ab. Die Queen Elizabeth natürlich. Yes. Musik schallt ans Ufer. Auf dem Boot ist auch John. Oh Gott, yes. Well, everybody was taking amphetamines. Alle nehmen Amphetamine oder Kokain. Nobody smoked pot. I just remember lots. Paranoia macht sich breit. Which is conducive to paranoia anyway. And then you're stuck on this tiny boat. I've never been on a boat. Keine Möglichkeit, das kleine, volle Boot zu verlassen. Seitdem ist John auf keinem Boot mehr gewesen. On a horrible grey day, everybody feeling bad. It's not really the idea of a good time, is it? It was obvious that the whole thing was going to end in tears. Die Queen Elizabeth wird von einem Polizeiboot verfolgt. Nicht gerade die richtige Stimmung für eine Bootsfahrt. So there was this dreadful atmosphere of foreboding, really. Which is the spirit of the time and also the spirit of the drugs. The Sex Pistols, they were fed up. Die Pistols hatten genug. Höhepunkt und Wendepunkt zur selben Zeit. Downfall at the same time, to me. Yeah, it was all too much. I mean, es war zu viel. Die Band musste das alles verkraften und mit Anfang 20 ist man ein bisschen jung, um Staatsfeind Nummer 1 zu sein. Really tough, really, really tough. You'll get one number and one number only, 'cause I'm a lazy bastard. In England gibt es für die Band kaum noch Auftrittsmöglichkeiten. im Januar 1978 eine Tour durch den Süden der USA. Das letzte Konzert in San Francisco am 14. Januar. Die berühmten letzten Worte Johnny Rottens. Ever get the feeling you've been cheated? Good night. Danach endlose sich über Jahre hinziehende Streitigkeiten zwischen der Band und ihrem Manager Malcolm McLaren. 1977 kam jemand aus London und meinte, ihr könnt Schluss machen. Punk ist außer Mode. Wir haben nur geantwortet, das ist keine Mode, sondern etwas, was wir tun. There was definitely a sense of Provokation war ganz klar ein Teil von Punk. Es gab einen revolutionären Aspekt. Die Leute wollten die Verhältnisse schnell ändern. Dafür waren sie bereit, sehr provokativ aufzutreten. But in the end, it was pop music. Pop music is one of the most lucrative things that Popmusik Britain und produces. Waffen sind das einträglichste Geschäft für England. The other lucrative thing that Britain produces is armaments. And perhaps I prefer Britain to produce pop music than weapons, really. Da bin ich doch für Popmusik. Calling the world from London. After taking an overdose of heroin last night. Der Angriff Argentiniens auf die Falklandinseln ist aggressiv verarscht. Rockstar Sid Vicious is dead. Krieg entstanden. They say that a Thatcher government would be reactionary. If to react against the politics of the last few years, which undermined our way of life, if that's reactionary, then we are reactionary. The attitude is you were born into the wrong class, therefore you will stay a slave to the system forever and ever and ever. Always look on the light side of life. As long as things like that exist, I will be angry. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Unfortunately, I think without punk, there wouldn't have been Margaret Thatcher, because I think she left letzten Endes hätte es Margaret Thatcher ohne Punk nicht gegeben. Sie hat die Idee mit der Produktivität aufgegriffen und dabei in eine rechte Ideologie von individueller Produktion verwandelt. Anstatt wie die Linke eine Idee von Menschen zu haben, die durch ihre Produktivität die Gesellschaft verbessern wollte. Davon ist niemand verschont geblieben. Es ist abends, es regnet, London ist kalt, schnell und teuer, Busse und Taxen im Stau. Menschen schieben sich auf dem Bürgersteig mit vollen Tüten und Taschen aneinander vorbei. In den Eingängen der bunt leuchtenden Geschäfte haben sich Obdachlose für die Nacht niedergelassen. Oxford Street 100, der 100 Club. Tim ist zusammen mit Mark immer noch in Sachen Punk unterwegs. Sie drucken, verkaufen Punk-T-Shirts, Anstecker und CDs. Sie organisieren Konzerte wie das hier im 100 Club. Ansonsten sind viele Leute mit spiky hair in allen Farben da. Viele Klamotten aus Sex, die berühmten Bondage-Trousers, die flauschigen bunten Mohair-Pullover. Die hatte jeder, die sind wirklich Punk. Wenig Frauen, viele Typen, denen man die Pints Bier der letzten Jahre an den Bäuchen ablesen kann. Tim und Mark treten beide mit ihren Bands auf. Nach langer Zeit hat Mark mit Alternative TV eine neue Platte rausgebracht. Mit meiner verspäteten Punk-Entdeckung habe ich ihn, fürchte ich jedenfalls, etwas genervt. Ich war einer der wichtigen Punks. Ich war dabei. Mit Sniff & Glue habe ich den Stil und die Rhetorik mitbestimmt, wie es aussah und was drin stand. Jetzt hör mal zu. Wir haben uns nicht schlecht benommen. Es war nicht so hart. Wir sind nicht ständig von der Polizei angehalten worden. Ich habe ganz bequem bei meinen Eltern gewohnt. Ich habe nicht auf der Straße rebelliert. Wir waren keine Terroristen. Es war eine Musikszene. Klamotten, Musik. Es hat Spaß gemacht. Ich habe ein paar Leuten in den Hintern getreten. Aber zwei Jahre nach Punk, weißt du, was die Nummer eins war? Rod Stewart war Sailing. Mola Kintyre, Paul McCartney. Now you try to tell me that punk changed. Und du versuchst mir zu erzählen, Punk hätte das Musikgeschäft verändert. Hat es nicht. I mean, that's where I'm coming from. That's what I'm trying to put across to you. Von der Regierung ganz zu schweigen. Was soll ich dazu sagen? Na gut. Aber es hat die Lebenswege verändert, oder? Helen schreibt ihre Doktorarbeit über Instrumentalmusikerinnen. Sie ist mit einem Solo-Musikprojekt auf Tour. Nils hatte nach den Pistols Susie and the Banshees gemanagt. Er hat gerade ein Plattenlabel gegründet, arbeitet an Buch- und Plattenprojekten über Punk mit. It was like a sex and drugs fest for me, really. It was a very, very indulgent time. I'm lucky to have survived it. Ansonsten ist er froh, überlebt zu haben. Don ist Filmemacher geworden. They didn't become civil servants, they didn't become policemen, and they didn't become just fans. You know, the Pistols sort of encouraged you to go out and do something yourself. Sie sind keine Beamten, keine Polizisten und mehr als nur Fans geworden. Yeah, but that's a good question. Now, let me tell you, right? Jetzt erzähle ich dir mal was. What do I own now? Nothing. I don't own a house. Right? Ich besitze nichts. This is the reality. I'm not saying it's right or wrong. Ich besitze kein Haus, nichts dergleichen. Das ist die Realität. I don't own a house or anything, right? I'm happy. I mean, I'm cool. Nicht, dass das gut right? oder schlecht ist. Ich will nur ein Bild geben. Ich besitze nichts. I've got no savings, nothing. That's all I've got, really, right? Mir gehören 100 Pfund. Das ist alles. Could, ja. Right? Und du sagst, ich könnte heute ein Bankmanager sein. Ich könnte 30.000 Pfund im Jahr haben. Ich könnte glücklicher sein. Das weiß man nicht. Ich sage nicht, es ist so oder so. Ich sage nur, man weiß es nicht. Ich könnte eine nette Familie haben, 3 oder 4 erwachsene Kinder. Könnte sein. There's a lot of happy people out there that are bank managers. Es gibt eine Menge glücklicher Leute da draußen, die Bankmanager sind. Langsam wird mir klar, dass Mark vielleicht am meisten zu verlieren hatte. Er war vorher nicht unzufrieden. Er könnte heute tatsächlich Bankmanager sein. Freiheit kostet. Yeah. No, Mark's trouble is with Mark. He's one of these sort of guys who's Die Sache mit Mark ist, dass er ständig mit sich und der Gesellschaft auf Kriegsfuß steht. Er ist ein geborener Rebell. Wir brauchen Leute wie ihn. People like Mark need to exist. You know, we need people like Mark because he's people may call him a mug, they may call me an idiot. Leute mögen ihn für einen Trottel und mich für einen Idioten halten und fragen, warum wir nicht das Geld genommen haben und in dieser Ellenbogengesellschaft mitschwimmen. Many times I sit down and I think, you know, oft sitze ich da, denke, ich hätte gerne einen normalen Job. Wüsste ich, wäre abgesichert. Aber das bin ich nicht. Das ist doch nicht Mark. Es gibt da draußen doch dauernd etwas aufregend Neues, das wir einfach ausprobieren müssen. Die ganzen Sachen, die wir mit 1977 verbinden, das läuft doch weiter. Man muss heute genauer hingucken. Es ist so viel Kram dazu gekommen. Die billigere Technik wirft auch mehr Mittelmäßigkeit ab. Der Müll nimmt zu. Um die Blumen zu entdecken, muss man eben sehr genau hinsehen. Yeah, exactly. Without a doubt. Yeah, we're all flowers in the dustbin, but it's a case of sort of. Keine Frage, wir sind alle Blumen in der Mülltonne. Aber wenn man älter wird, es hieß immer, so wird es nicht ewig weitergehen. Wenn ich auf der Bühne stehe, ist es auch verdammt hart. Wenn ich dann vor mir alles gerammelt voll von jungen Leuten sehe, dann sehe ich sie als eine neue Punk-Generation. Denen wird es später auch nicht anders gehen. So ist das. Ich bin immer noch wütend und das ist gut. Der einzige Unterschied zwischen heute und damals ist, dass ich heute weiß, wie ich glücklich sein kann. Das kommt wohl mit dem Alter. Punk war mit seinem Nein zum Status quo ein letzter gemeinsamer Nenner für viele. Alle, mit denen ich geredet habe, haben mich gefragt, warum ich das hier mache. Ich wusste keine Antwort, nur, dass ich es machen wollte und musste. Das haben alle verstanden. John sagte, it still functions. Es funktioniert noch. God Save the Queen, No Future, Sex Pistols, Punk. Feature von Martina Groß. Mit Marina Behnke, Justus Carrière, Martina Groß, Ronald Kukulis, Jacqueline McCauley, Joachim Schönfeld, Bernhard Schütz, Christian Standke. Ton Andreas Narr, Regieassistenz Judith Lorenz, Regie Andreas Hagelüken. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.